Kundgabe 5639. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.03.1953. Hinweis auf das letzte Rettungswerk. Es ergeht an alle Menschen in der Endzeit der Ruf aus der Höhe. Nur wird er nicht von allen Menschen als solcher erkannt. Die geistige Beschaffenheit jedes Einzelnen bedingt auch ganz verschiedenartigen Anstoß. Und darum wird jeder Mensch anders angerührt von der ewigen Gottheit. Jedem macht sie sich anders erkenntlich. Jeder wird dort angefasst, wo er empfindlich ist und wo die Möglichkeit besteht, dass sich der Mensch nun an Gott wendet um Hilfe. Andere wieder, die keine Hilfe anfordern, die keinen Helfer zu benötigen glauben, werden auf Außergewöhnliches hingewiesen, das sie zum Nachdenken anregen soll. Durch Bücher und Gespräche werden Menschen hingewiesen auf Gott, auf die Ewigkeit und auf den Tod. Doch überall offenbart sich die ewige Gottheit, um die Menschen zu erretten aus der Nacht des Todes, in die sie zu versinken drohen. Doch jedem Einzelnen steht es frei, wie er sich einstellt zu allem Erleben von sich und der Umwelt. Die größte Gefahr aber ist die Gleichgültigkeit, mit der die meisten Menschen selbst dem ungewöhnlichsten Geschehen begegnen. Sie sind kaum mehr zu erschüttern und deshalb sind fast alle Möglichkeiten erschöpft, sie aufzurütteln aus ihrem Gleichgültigkeitszustand, den nur der Wille des Menschen selbst ändern kann. Und darum wird Gott sich so offensichtlich äußern, dass auch diese Menschen erschrecken werden, die bisher nichts berühren konnte, selbst nicht die große Not der Umwelt, die kein Mensch übersehen konnte. Sie werden selbst in die größte Not geraten, durch Gottes Eingriff, keinen Ausweg ersehen und darum an eine Macht über sich erinnert werden, die sie nun anrufen können in der größten Not. Denn selbst die lieblosesten, gefühlslosesten Menschen lieben sich selbst und ihr eigenes Los suchen sie sich erträglich zu machen. Und so wie sie selbst nun völlig ohnmächtig sind, besteht die Möglichkeit eines aufrichtigen Rufes zu Gott, dass er ihnen helfe. Und diese letzte Möglichkeit kann ihnen Rettung bringen und bewegt daher die ewige Gottheit zu einer Aktion, die gewaltig ist und der Menschheit kurz bevorsteht. Es ist wieder nur ein Rettungswerk, wenngleich es viele Menschenleben kosten wird. Doch der irdische Tod ist belanglos. Die Seele aber kann gerettet werden und die Menschen, die vorzeitig abgerufen werden, als Opfer dieser göttlichen Aktion, werden im jenseitigen Reich liebevoll geführt und gleichfalls gerettet werden, so sie nicht völlig widersetzlichen Willens sind, dann aber auch auf Erden keine Rettung gefunden hätten für ihre Seelen. Gott wird sich offenbaren, auf dass die Menschen ihn anrufen um Hilfe und jedem Ruf wird er nachkommen, der im Geist und in der Wahrheit zu ihm gerichtet ist. Doch die ihn auch dann noch nicht erkennen wollen, werden in Kürze das Gleiche erleben, doch dann nur zu ihrem Gericht. Die Erde wird zerstört werden, und keiner wird verschont bleiben, der seines Gottes vergessen hat. Denn das Ende dieser Erde ist bald gekommen und also auch der Tag des Gerichtes, der verkündet ist seit Beginn durch Seher und Propheten, auf dass die Menschen sich vorbereiten und Gott erkennen können in allem, was geschieht. Amen.